Allmählich entstand im Staat der Demokratie, der Staat der Autorität, im Reich der jammervollen Gesinnungslosigkeit ein Kern fanatischer Hingebung und rücksichtsloser Entschlossenheit.